Die Erkenntnis mehr als ein Mittel. Auch ohne diese neue Leidenschaft, ich meine die Leidenschaft der Erkenntnis, würde die Wissenschaft gefördert werden. Die Wissenschaft ist ohne sie bisher gewachsen und groß geworden. Der gute Glaube an die Wissenschaft, dass ihr günstige Vorurteil, von dem unsere Staaten jetzt beherrscht sind, ehedem war es sogar die Kirche, ruht im Grunde darauf, dass jener unbedingte Hang und Drang sich so selten in ihr offenbart hat und dass Wissenschaft eben nicht als Leidenschaft, sondern als Zustand und Ethos gilt. Ja, es genügt oft schon Amour-Plaisir der Erkenntnis, Neugierde. Es genügt Amour-Vanité, Gewöhnung an sie mit der Hinterabsicht auf Ehre und Brot. Es genügt selbst für viele, dass sie mit einem Überschuss von Muße nichts anzufangen wissen als lesen, sammeln, ordnen, beobachten, weitererzählen. Ihr wissenschaftlicher Trieb ist ihre Langeweile. Der Papst Leo X. hat einmal im Breve an Beroaldus das Lob der Wissenschaft gesungen. Er bezeichnet sie als den schönsten Schmuck und den größten Stolz unseres Lebens, als eine edle Beschäftigung in Glück und Unglück. Ohne sie, sagt er endlich, wäre alles menschliche Unternehmen ohne festen Halt. Auch mit ihr ist es ja noch veränderlich und unsicher genug. Aber dieser leidlich skeptische Papst verschweigt, wie alle anderen kirchlichen Lobredner der Wissenschaft, sein letztes Urteil über sie. Mag man nun aus seinen Worten heraushören, was für einen solchen Freund der Kunst merkwürdig genug ist, dass er die Wissenschaft über die Kunst stellt? Zuletzt ist es doch nur eine Artigkeit, wenn er hier nicht von dem redet, was auch er hoch über alle Wissenschaft stellt, von der geoffenbarten Wahrheit und von dem ewigen Heil der Seele. Was sind ihm dagegen Schmuck, Stolz, Unterhaltung, Sicherung des Lebens? Die Wissenschaft ist etwas von zweitem Range, nichts Letztes, Unbedingtes, kein Gegenstand der Passion. Dies Urteil blieb in der Seele Leos zurück. Das eigentlich christliche Urteil über die Wissenschaft. Im Altertum war ihre Würde und Anerkennung dadurch verringert, dass selbst unter ihren eifrigsten Jüngern das Streben nach der Tugend voranstand und dass man der Erkenntnis schon ihr höchstes Lob gegeben zu haben glaubte, wenn man sie als das beste Mittel der Tugend feierte. Es ist etwas Neues in der Geschichte, dass die Erkenntnis mehr sein will als ein Mittel. Die Pessimisten als Opfer. Wo eine tiefe Unlust am Dasein überhand nimmt, kommen die Nachwirkungen eines großen Diätfehlers, dessen sich ein Volk lange schuldig gemacht hat, ans Licht. So ist die Verbreitung des Buddhismus, nicht seine Entstehung, zu einem guten Teile abhängig von der übermäßigen und fast ausschließlichen Reiskost der Inder und der dadurch bedingten allgemeinen Erschlaffung. Vielleicht ist die europäische Unzufriedenheit der neuen Zeit daraufhin anzusehen, dass unsere Vorwelt, das ganze Mittelalter, dank den Einwirkungen der germanischen Neigungen auf Europa dem Trunk ergeben war. Mittelalter, das heißt die Alkoholvergiftung Europas. Die deutsche Unlust am Leben ist wesentlich Wintersiechtum, eingerechnet die Wirkungen der Kellerluft und des Ofengiftes in deutschen Wohnräumen. Der Irrtum Christi. Der Stifter des Christentums meinte, an nichts litten die Menschen so sehr als an ihren Sünden. Es war sein Irrtum, der Irrtum dessen, der sich ohne Sünde fühlte, dem es hierin an Erfahrung gebrach. So füllte sich seine Seele mit jenem wundervollen, fantastischen Erbarmen, das einer Not galt, welche selbst bei seinem Volke, dem Erfinder der Sünde, selten eine große Not war. Aber die Christen haben es verstanden, ihrem Meister nachträglich Recht zu schaffen und seinen Irrtum zur Wahrheit zu heiligen. Deutsche Hoffnungen. Vergessen wir doch nicht, dass die Völkernamen gewöhnlich Schimpfnamen sind. Die Tartaren sind zum Beispiel ihrem Namen nach die Hunde. So wurden sie von den Chinesen getauft. Die Deutschen, das bedeutet ursprünglich die Heiden. So nannten die Goten nach ihrer Bekehrung die große Masse ihrer ungetauften Stammverwandten, nach Anleitung ihrer Übersetzung der Septuaginta, in der die Heiden mit dem Worte bezeichnet werden, welches im Griechischen die Völker bedeutet, man sehe Ulfilas. Es wäre immer noch möglich, dass die Deutschen aus ihrem alten Schimpfnamen sich nachträglich einen Ehrennamen machten, indem sie das erste unchristliche Volk Europas würden. Wozu in hohem Maße angelegt zu sein, Schopenhauer ihnen zur Ehre anrechnete. So käme das Werk Luthers zur Vollendung, der sie gelehrt hat, unrömisch zu sein und zu sprechen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Homo Poeta. Ich selber, der ich höchst eigenhändig diese Tragödie der Tragödien gemacht habe, soweit sie fertig ist. Ich, der ich den Knoten der Moral erst ins Dasein hineinknüpfte und so festzog, dass nur ein Gott ihn lösen kann. So verlangt es ja Horaz. Ich selber habe jetzt im vierten Akt alle Götter umgebracht. Aus Moralität. Was soll nun aus dem fünften werden? Woher noch die tragische Lösung nehmen? Muss ich anfangen, über eine komische Lösung nachzudenken? Abseits. Der Parlamentarismus, das heißt die öffentliche Erlaubnis, zwischen fünf politischen Grundmeinungen wählen zu dürfen, schmeichelt sich bei jenen vielen ein, welche gern selbstständig und individuell scheinen und für ihre Meinungen kämpfen möchten. Zuletzt aber ist es gleichgültig, ob der Herde eine Meinung befohlen oder fünf Meinungen gestattet sind. Wer von den fünf öffentlichen Meinungen abweicht und beiseite tritt, hat immer die ganze Herde gegen sich. Architektur der Erkennenden. Es bedarf einmal und wahrscheinlich bald einmal der Einsicht, was vor allem unseren großen Städten fehlt. Stille und Weite, weit gedehnte Orte zum Nachdenken. Orte mit hochräumigen, langen Hallengängen für schlechtes oder allzu sonniges Wetter, wohin kein Geräusch der Wagen und der Ausrufer dringt und wo ein feinerer Anstand selbst dem Priester das laute Beten untersagen würde. Bauwerke und Anlagen, welche als Ganzes die Erhabenheit des Sich-Besinnens und Beiseitegehens ausdrücken. Die Zeit ist vorbei, wo die Kirche das Monopol des Nachdenkens besaß, wo die Vita Contemplativa immer zuerst Vita Religiosa sein musste, und alles, was die Kirche gebaut hat, drückt diesen Gedanken aus. Ich wüsste nicht, wie wir uns mit ihren Bauwerken, selbst wenn sie ihrer kirchlichen Bestimmung entkleidet würden, genügen lassen könnten. Diese Bauwerke reden eine viel zu pathetische und befangene Sprache, als Häuser Gottes und Prunkstätten eines überweltlichen Verkehrs, als dass wir Gottlosen hier unsere Gedanken denken könnten. Wir wollen uns in Stein und Pflanze übersetzt haben. Wir wollen in uns spazieren gehen, wenn wir in diesen Hallen und Gärten wandeln. Der Gang. Es gibt Manieren des Geistes, an denen auch große Geister verraten, dass sie vom Pöbel oder Halbpöbel herkommen. Der Gang und Schritt ihrer Gedanken ist es namentlich, der den Verräter macht. Sie können nicht gehen. So konnte auch Napoleon zu seinem tiefen Verdrusse nicht fürstenmäßig und legitim gehen, bei Gelegenheiten, wo man es eigentlich verstehen muss, wie bei großen Krönungsprozessionen und Ähnlichem. Auch da war er immer nur der Anführer einer Kolonne, stolz und hastig zugleich und sich dessen sehr bewusst. Man hat etwas zum Lachen, diese Schriftsteller zu sehen, welche die faltigen Gewänder der Periode um sich rauschen machen. Sie wollen so ihre Füße verdecken. Kurze Gewohnheiten. Ich liebe die kurzen Gewohnheiten und halte sie für das unschätzbare Mittel, viele Sachen und Zustände kennenzulernen und hinab bis auf den Grund ihrer Süßen und Bitterkeiten. Meine Natur ist ganz für kurze Gewohnheiten eingerichtet, selbst in den Bedürfnissen ihrer leiblichen Gesundheit und überhaupt, soweit ich nur sehen kann, vom Niedrigen bis zum Höchsten. Immer glaube ich, dies werde mich nun dauernd befriedigen. Auch die kurze Gewohnheit hat jenen Glauben der Leidenschaft, den Glauben an die Ewigkeit. Und ich sei zu beneiden, es gefunden und erkannt zu haben. Und nun nährt es mich am Mittage und am Abende und verbreitet eine tiefe Genügsamkeit um sich und in mich hinein, so dass mich nach anderem nicht verlangt, ohne dass ich zu vergleichen oder zu verachten oder zu hassen hätte. Und eines Tages hat es seine Zeit gehabt. Die gute Sache scheidet von mir. nicht als etwas, das mir nun Ekel einflößte, sondern friedlich und an mir gesättigt, wie ich an ihm, und wie als ob wir einander dankbar sein müssten und uns so die Hände zum Abschied reichten. Und schon wartet das Neue an der Türe, und ebenso mein Glaube, der unverwüstliche Tor und Weise, dies Neue werde das Rechte, das letzte Rechte sein. So geht es mir mit Speisen, Gedanken, Menschen, Städten, Gedichten, Musiken, Lehren, Tagesordnungen, Lebensweisen. Dagegen hasse ich die dauernden Gewohnheiten und meine, dass ein Tyrann in meine Nähe kommt und dass meine Lebensluft sich verdickt, wo die Ereignisse sich so gestalten, dass dauernde Gewohnheiten daraus mit Notwendigkeit zu wachsen scheinen, zum Beispiel durch ein Amt, durch ein beständiges Zusammensein mit denselben Menschen, durch einen festen Wohnsitz, durch eine einmalige Art Gesundheit. Ja, ich bin allem meinem Elend und Kranksein, und was nur immer unvollkommen an mir ist, im untersten Grunde meiner Seele erkenntlich gesinnt, weil dergleichen mir 100 Hintertüren lässt, durch die ich den dauernden Gewohnheiten entrinnen kann. Das Unerträglichste freilich, das eigentlich Fürchterliche, wäre mir ein Leben ganz ohne Gewohnheiten, ein Leben, das fortwährend die Improvisation verlangt. Dies wäre meine Verbannung und mein Sibirien. Selbstbeherrschung. Jene Morallehrer, welche zuerst und zuoberst dem Menschen anbefehlen, sich in seine Gewalt zu bekommen, bringen damit eine eigentümliche Krankheit über ihn, nämlich eine beständige Reizbarkeit bei allen natürlichen Regungen und Neigungen und gleichsam eine Art Juckens. Was auch fürderhin ihn stoßen, ziehen, anlocken, antreiben mag, von innen oder von außen her, immer scheint es diesem Reizbaren, als ob jetzt seine Selbstbeherrschung in Gefahr gerate. Er darf sich keinem Instinkte, keinem freien Flügelschlage mehr anvertrauen, sondern steht beständig mit abwehrender Gebärde da, bewaffnet gegen sich selber, scharfen und misstrauischen Auges, der ewige Wächter seiner Burg, zu der er sich gemacht hat. Ja, er kann groß damit sein. Aber wie unausstehlich ist er nun für andere geworden, wie schwer für sich selber, wie verarmt und abgeschnitten von den schönsten Zufälligkeiten der Seele, ja auch von aller weiteren Belehrung. Denn man muss sich auf Zeiten verlieren können, wenn man den Dingen, die wir nicht selber sind, etwas ablernen will. Zugunsten der Kritik. Jetzt erscheint dir etwas als Irrtum, das du ehedem als eine Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit geliebt hast. Du stößt es von dir ab und wähnst, dass deine Vernunft darin einen Sieg erfochten habe. Aber vielleicht war jener Irrtum damals, als du noch ein anderer warst. Du bist immer ein anderer. Dir ebenso notwendig wie alle deine jetzigen Wahrheiten. Gleichsam als eine Haut, die dir vieles verhehlte und verhüllte, was du noch nicht sehen durftest. Dein neues Leben hat jene Meinung für dich getötet, nicht deine Vernunft. Du brauchst sie nicht mehr, und nun bricht sie in sich selbst zusammen. Und die Unvernunft kriecht wie ein Gewürm aus ihr ans Licht. Wenn wir Kritik üben, so ist es nichts Willkürliches und Unpersönliches. Es ist, wenigstens sehr oft, ein Beweis davon, dass lebendige, treibende Kräfte in uns da sind, welche eine Rinde abstoßen. Wir verneinen und müssen verneinen, weil etwas in uns leben und sich bejahen will. Etwas, das wir vielleicht noch nicht kennen, noch nicht sehen. Dies zugunsten der Kritik. Die Seelenärzte und der Schmerz. Alle Moralprediger, wie auch alle Theologen, haben eine gemeinsame Unart. Alle suchen den Menschen aufzureden, sie befinden sich sehr schlecht und es tue eine harte, letzte radikale Kur not. Und weil die Menschen insgesamt jenen Lehren ihr Ohr zu eifrig und ganze Jahrhunderte lang hingehalten haben, ist zuletzt wirklich etwas von jenem Aberglauben, dass es ihnen sehr schlecht gehe, auf sie übergegangen, so dass sie jetzt gar zu gerne einmal bereit sind zu seufzen und nichts mehr am Leben zu finden und miteinander betrübte Mienen zu machen, wie als ob es doch gar schwer auszuhalten sei. In Wahrheit sind sie unbändig ihres Lebens sicher und in dasselbe verliebt und voller unsäglicher Listen und Feinheiten, um das Unangenehme zu brechen und dem Schmerze und Unglücke seinen Dorn auszuziehen. Es will mir scheinen, dass vom Schmerze und Unglücke immer übertrieben geredet werde, wie als ob es eine Sache der guten Lebensart sei, hier zu übertreiben. Man schweigt dagegen geflissentlich davon, dass es gegen den Schmerz eine Unzahl Linderungsmittel gibt, wie Betäubungen oder die fieberhafte Hast der Gedanken oder eine ruhige Lage oder gute und schlimme Erinnerungen, Absichten, Hoffnungen und viele Arten von Stolz und Mitgefühl, die beinahe die Wirkung von Anästhetizis haben, während bei den höchsten Graden des Schmerzes schon von selber Ohnmachten eintreten. Wir verstehen uns ganz gut darauf, Süßigkeiten auf unsere Bitternisse zu träufeln, namentlich auf die Bitternisse der Seele. Wir haben Hilfsmittel in unserer Tapferkeit und Erhabenheit sowie in den edleren Delirien der Unterwerfung und der Resignation. Ein Verlust ist kaum eine Stunde ein Verlust. Irgendwie ist uns damit auch ein Geschenk vom Himmel gefallen. Eine neue Kraft zum Beispiel. Und sei es auch nur eine neue Gelegenheit zur Kraft. Was haben die Moralprediger vom inneren Elend der bösen Menschen fantasiert? Was haben sie gar vom Unglücke der leidenschaftlichen Menschen uns vorgelogen? Ja, Lügen ist hier das rechte Wort. Sie haben um das überreiche Glück dieser Art von Menschen recht wohl gewusst, aber es totgeschwiegen, weil es eine Widerlegung ihrer Theorie war, nach der alles Glück erst mit der Vernichtung der Leidenschaft und dem Schweigen des Willens entsteht. Und was zuletzt das Rezept aller dieser Seelenärzte betrifft und ihre Anpreisung einer harten radikalen Kur, so ist es erlaubt zu fragen, ist dieses unser Leben wirklich schmerzhaft und lästig genug, um mit Vorteil eine stoische Lebensweise und Versteinerung dagegen einzutauschen? Wir befinden uns nicht schlecht genug, um uns auf stoische Art schlecht befinden zu müssen. Muße und Müßiggang. Es ist eine indianerhafte, dem Indianerblute eigentümliche Wildheit in der Art, wie die Amerikaner nach Gold trachten. Und ihre atemlose Hast der Arbeit, das eigentliche Laster der neuen Welt, beginnt bereits durch Ansteckung das alte Europa wild zu machen und eine ganz wunderliche Geistlosigkeit darüber zu breiten. Man schämt sich jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zum Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Man lebt wie einer, der fortwährend etwas versäumen könnte. Lieber irgendetwas tun als nichts. Auch dieser Grundsatz ist eine Schnur, um aller Bildung und allem höheren Geschmack den Garaus zu machen. Und so wie sichtlich alle Formen an dieser Hast der Arbeitenden zugrunde gehen, so geht auch das Gefühl für die Form selber, das Ohr und Auge für die Melodie der Bewegungen zugrunde. Der Beweis dafür liegt in der jetzt überall geforderten plumpen Deutlichkeit, in allen den Lagen, wo der Mensch einmal redlich mit Menschen sein will, im Verkehre mit Freunden, Frauen, Verwandten, Kindern, Lehrern, Schülern, Führern und Fürsten. Man hat keine Zeit und keine Kraft mehr für die Zeremonien, für die Verbindlichkeit mit Umwegen, für allen Esprit der Unterhaltung und überhaupt für alles Otium. Denn das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, im beständigen sich verstellen oder überlisten oder zuvorkommen. Die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer. Und so gibt es nur selten Stunden der erlaubten Redlichkeit. In diesen aber ist man müde und möchte sich nicht nur gehen lassen, sondern lang und breit und plump sich hinstrecken. Gemäß diesem Hange schreibt man jetzt seine Briefe, deren Stil und Geist immer das eigentliche Zeichen der Zeit sein werden. Gibt es noch ein Vergnügen an Gesellschaft und an Künsten, so ist es ein Vergnügen, wie es müde gearbeitete Sklaven sich zurechtmachen. O, über diese Genügsamkeit der Freude bei unseren Gebildeten und Ungebildeten, o, über diese zunehmende Verdächtigung aller Freude. Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig, so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur Vita Contemplativa, das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden, nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe. Nun, ehedem war es umgekehrt. Die Arbeit hatte das schlechte Gewissen auf sich. Ein Mensch von guter Abkunft verbarg seine Arbeit, wenn die Not ihn zum Arbeiten zwang. Der Sklave arbeitete unter dem Druck des Gefühls, dass er etwas Verächtliches tue. Das Tun selber war etwas Verächtliches. Die Vornehmheit und die Ehre sind allein bei Otium und Bellum, so klang die Stimme des antiken Vorurteils. Lieber taub als betäubt. Ehemals wollte man sich einen Ruf machen. Das genügt jetzt nicht mehr, da der Markt zu groß geworden ist. Es muss ein Geschrei sein. Die Folge ist, dass auch gute Kehlen sich überschreien und die besten Waren von heiseren Stimmen ausgeboten werden. Ohne Marktschreierei und Heiserkeit gibt es jetzt kein Genie mehr. Das ist nun freilich ein böses Zeitalter für den Denker. Er muss lernen, zwischen zwei Lärmen noch seine Stille zu finden und sich so lange taub stellen, bis er es ist. Solange er dies noch nicht gelernt hat, ist er freilich in Gefahr, vor Ungeduld und Kopfschmerzen zugrunde zu gehen. Der Wille zum Leiden und die Mitleidigen. Ist es euch selber zuträglich, vor allem mitleidige Menschen zu sein? Und ist es den Leidenden zuträglich, wenn ihr es seid? Doch lassen wir die erste Frage für einen Augenblick ohne Antwort. Das, woran wir am tiefsten und persönlichsten leiden, ist fast allen anderen unverständlich und unzugänglich. Darin sind wir dem Nächsten verborgen und wenn er mit uns aus einem Topfe ist. Überall aber, wo wir als Leidende bemerkt werden, wird unser Leiden flach ausgelegt. Es gehört zum Wesen der mitleidigen Affektion, dass sie das fremde Leid des eigentlich Persönlichen entkleidet. Unsere Wohltäter sind mehr als unsere Feinde, die Verkleinerer unseres Wertes und Willens. Bei den meisten Wohltaten, die Unglücklichen erwiesen werden, liegt etwas Empörendes in der intellektuellen Leichtfertigkeit, mit der da der Mitleidige das Schicksal spielt. Er weiß nichts von der ganzen inneren Folge und Verflechtung, welche Unglück für mich oder für dich heißt. Die gesamte Ökonomie meiner Seele und deren Ausgleichung durch das Unglück, das Aufbrechen neuer Quellen und Bedürfnisse, das Zuwachsen alter Wunden, das Abstoßen ganzer Vergangenheiten. Das alles, was mit dem Unglück verbunden sein kann, kümmert den lieben Mitleidigen nicht. Er will helfen und denkt nicht daran, dass es eine persönliche Notwendigkeit des Unglücks gibt. Dass mir und dir Schrecken, Entbehrungen, Verarmungen, Mitternächte, Abenteuer, Wagnisse, Fehlgriffe so nötig sind wie ihr Gegenteil. Ja, dass, um mich mystisch auszudrücken, der Pfad zum eigenen Himmel immer durch die Wollust der eigenen Hölle geht. Nein, davon weiß er nichts. Die Religion des Mitleidens oder das Herz gebietet zu helfen, und man glaubt am besten geholfen zu haben, wenn man am schnellsten geholfen hat. Wenn ihr Anhänger dieser Religion dieselbe Gesinnung, die ihr gegen die Mitmenschen habt, auch wirklich gegen euch selber habt, wenn ihr euer eigenes Leiden nicht eine Stunde auf euch liegen lassen wollt und immerfort alle möglichen Unglücke von Ferne her schon vorbeugt, wenn ihr Leid und Unlust überhaupt als böse, hassenswert, vernichtungswürdig, als Makel am Dasein empfindet, nun, dann habt ihr außer eurer Religion des Mitleidens auch noch eine andere Religion im Herzen, und diese ist vielleicht die Mutter von jener, die Religion der Behaglichkeit. Ach, wie wenig wisst ihr vom Glücke des Menschen, ihr Behaglichen und Gutmütigen. Denn das Glück und das Unglück sind zwei Geschwister und Zwillinge, die miteinander groß wachsen oder, wie bei euch, miteinander klein bleiben. Aber nun zur ersten Frage zurück. Wie ist es nur möglich, auf seinem Wege zu bleiben? Fortwährend ruft uns irgendein Geschrei seitwärts. Unser Auge sieht da selten etwas, wobei es nicht nötig wird, augenblicklich unsere eigene Sache zu lassen und zuzuspringen. Ich weiß es, Es gibt 100 anständige und rühmliche Arten, um mich von meinem Wege zu verlieren, und wahrlich höchst moralische Arten. Ja, die Ansicht der jetzigen Mitleid-Moralprediger geht sogar dahin, dass eben dies und nur dies allein moralisch sei, sich dergestalt von seinem Wege zu verlieren und dem Nächsten beizuspringen. Ich weiß es ebenso gewiss. Ich brauche mich nur dem Anblicke einer wirklichen Not auszuliefern, so bin ich auch verloren. Und wenn ein leidender Freund zu mir sagte, siehe, ich werde bald sterben, versprich mir doch, mit mir zu sterben, ich verspreche es. Ebenso wie mich der Anblick jenes für seine Freiheit kämpfenden Bergvölkchens dazu bringen würde, ihm meine Hand und mein Leben anzubieten, um einmal aus guten Gründen schlechte Beispiele zu wählen. Ja, es gibt eine heimliche Verführung sogar in alle diesem Mitleid erweckenden und Hilferufenden. Eben unser eigener Weg ist eine zu harte und anspruchsvolle Sache und zu ferne von der Liebe und Dankbarkeit der anderen. Wir entlaufen ihm gar nicht ungern, ihm und unserem eigensten Gewissen, und flüchten uns unter das Gewissen der anderen und hinein in den lieblichen Tempel der Religion des Mitleidens. Sobald jetzt irgendein Krieg ausbricht, so bricht damit immer auch gerade in den Edelsten eines Volkes eine freilich geheim gehaltene Lust aus. Sie werfen sich mit Entzücken der neuen Gefahr des Todes entgegen, weil sie in der Aufopferung für das Vaterland endlich jene lange gesuchte Erlaubnis zu haben glauben, die Erlaubnis, ihrem Ziele auszuweichen. Der Krieg ist für sie ein Umweg zum Selbstmord, aber ein Umweg mit gutem Gewissen. Und um hier einiges zu verschweigen, so will ich doch meine Moral nicht verschweigen, welche zu mir sagt, lebe im Verborgenen, damit du dir leben kannst. Lebe unwissend über das, was deinem Zeitalter das Wichtigste dünkt. Lege zwischen dich und heute wenigstens die Haut von 3 Jahrhunderten. Und das Geschrei von heute, der Lärm der Kriege und Revolutionen soll dir ein Gemurmel sein. Du wirst auch helfen wollen, aber nur denen, deren Not du ganz verstehst, weil sie mit dir ein Leid und eine Hoffnung haben, deinen Freunden, und nur auf die Weise, wie du dir selber hilfst. Ich will sie mutiger, aushaltender, einfacher, fröhlicher machen. Ich will sie das lehren, was jetzt so wenige verstehen und jene Prediger des Mitleidens am wenigsten, die Mitfreude.